Schatz, ich war heute endlich beim Elektriker. Und? Hast du jetzt Licht in der Birne? Bauhaus FM. Willkommen zu 48 Stunden Bauhaus FM, zur 48 Stunden Sendung. Und es fängt gleich an mit einer Enttäuschung, wie ihr hört. Wir senden mehr als nichts. Aber wie ihr habt schon gehört, wir haben mit nichts angefangen. Guten Abend zur ersten Sendung der 48 Stunden Sendung im Februar 2016. Und wir haben hier ein volles Studio. Und mein Name ist Konrad Beer. Mit mir moderieren wird die ersten zwei Stunden dieser Sendung wird. Ja, Corinna Tam, wie schon die letzten Wochen auch zu hören war. Und wir sind nicht allein, der Konrad und ich. Wir haben uns Verstärkung geholt und man hört im Hintergrund schon die erste Stimme, die da vor sich hin brummt. Die solle sich doch jetzt mal bitte vorstellen. Mit im Studio unter anderem ist Fabian Kühlein, Alexander Bosetti und Astrid Drexler. Ja, und tadadada, das sind unsere Gäste für die ersten zwei Stunden. Jetzt für die Personen, die euch jetzt sozusagen nicht kennen, die jetzt mit den Namen nichts genau anfangen können, wer seid ihr denn und was macht ihr denn hier überhaupt? Was habt ihr mit Bauhaus FM zu tun, mit Radio zu tun? Ja, das ist eine lange Geschichte, die ich aber abkürzen werde, indem ich sage, wir sind als Vertretung des, des Lehrkörpers da. Die Astrid Drexler und ich sind künstlerische Mitarbeiter hier und nachdem die Professorin Nathalie Singer derzeit im forschungsfreien Semester ist, wo wir sie noch ganz herzliche Grüße hinschicken wollen und hoffen, dass sie sich gut wissenschaftlich weiterbildet, haben wir dieses Semester einen Gast als Ersatz da gehabt und das war die zweite Stimme jetzt gerade eben, Alessandro Bosetti. Genau, das bin ich. Ich bin eigentlich gar nicht ein Professor. Doch, bin jetzt, aber nur kurz, dann wieder nicht. Und sonst bin ich Komponist und Klangkünstler und habe mich sehr gefreut, ein Semester hier zu lehren. Das war eine fantastische Erfahrung. Und was kommt next? Ja, wir hatten jetzt das Dilemma in der Vorstellungsrunde. Wie stellen wir vor? Gehen wir der universitären Hierarchie nach, dass du als Professor vorgestellt wirst oder Ladies First, nämlich am Ende noch Astrid Drexler hier mit im Studio? Ja, ich bin auch, wir müssen auch noch Martin Hirsch erwähnen, der gemeinsam mit Fabian und mir hier noch ein Lehrkörper, sagt man das so, ist. Ja. Manchmal sind wir auch voll, aber... Genau, wenn wir gesagt haben, dass wir uns Hilfe ins Studio geholt haben, dann offensichtlich professionelle Hilfe, nämlich genau die uns das Semester über unterrichtet haben in all den Radiosachen. Und das könnt ihr jetzt vielleicht in den ersten zwei Stunden bis zum Ende selber auswerten, inwieweit euch das gelungen ist, uns was beizubringen. Ja, also heute... Aber euch bringen wir ja nichts bei. Ihr seid ja Initiative Bauhaus FM, die hat ja nichts mit der Lehre zu tun. Aber wie alles, weil man überlagert sich alles in verschiedenen Rollen. Hier kann man nicht nur ein was sein, hier ist mehrfach was. Ich würde vorschlagen, um vielleicht noch die ersten technischen technischen Unsauberkeiten hier aus dem Weg zu räumen, dass wir schon eine Musik spielen, wenn das unserem Techniker Sebastian übrigens an der Technik heute möglich wäre, der sich hier rührend mit 1000 Knöpfen beschäftigen muss. Also deutlich ungerechte Situation, 4 Leute am Mikrofon, einer an der Technik, aber auch er wird es schaffen. Vielleicht können wir Musik spielen und dann hören wir uns gleich wieder zur ersten Sendung hier beim diesjährigen 48-Stunden-Sendung auf Bauhaus FM. Le jour qui se lève emporte les rêves, la nuit disparaît, se les désemparer. La douce lumière du matin m'éclaire, je la laisserai voler ma mélancolie. Ouais, oh. Wie ihr es gewohnt seid von Bauhaus FM, es geht drunter und drüber. Vielleicht geht es bei einer anderen nur drunter, bei uns auch drüber. Die erste Sendung der 48-Stunden-Sendung. Willkommen zurück. Heute die Sendung zur Vorbereitung im Prinzip der ganzen 2 Tage, die wir mit Bauhaus FM auf Sendung sind. Und hier mit im Studio zu Gast sind unsere Dozenten vom Lehrstuhl Experimentelles Radio versammelt. Und die erste Musik, die wir gerade gehört haben, kam von Fabian. Erzähl uns doch was drüber, was das war. Eine Live-Aufnahme, Antoine Billatrou, 2011. Hat ein Freund von mir den Sänger im Flugzeug kennengelernt und hat mich dann mitgenommen auf das Konzert. Und ganz selten bei Konzerten bin ich dann so begeistert, dass ich mir dann auch noch die CD kaufe. Das war in dem Fall der Fall. Und ich wollte so ein bisschen internationales Flair hierher bringen. Französisch, ich habe auch noch ein bisschen brasilianische und andere Musik mitgebracht. Ich habe sie jetzt gar nicht gehört, weil ihr ja die Kopfhörer auf habt. Deswegen konnte ich jetzt gar nicht so mitfeiern, wie ich es normalerweise bei diesem Track tun würde. Aber das ist vielleicht auch ganz gut. Apropos internationales Flair. Wir dachten jetzt gerade, wir hören französische Musik. Das macht Appetit auf Rotwein, allerdings in spanischer. Also soweit konnten wir jetzt deinen Musikwunsch nicht voraussehen, dass es jetzt französisch sein müsste. Aber wir machen natürlich das, was Techniker auch sehr lieben im Studio. Ja, aber ich will nicht das Gespräch unterbrechen jetzt. Wollen wir weiterführen vielleicht? Doch, ist doch mal schön, nichts zu machen. Machen wir nichts, genau. Vielleicht kann man das Nichts auch ein bisschen nochmal erklären. Vielleicht kannst Corinna, du das ein bisschen ansprechen, warum wir diese Sendung eigentlich mit Nichts anfangen wollten. Ja, das ist schön, dass du das an mich abgibst, obwohl du eigentlich der Initiator dieser Sache warst. Aber ich war davon sehr angetan. Ich habe das nur vorgeschlagen, ihr habt ja gesagt. Genau, du hast das vorgeschlagen, wir haben das genommen. Ich fand das aber auch gut. Genau, das Problem, was wir so ein bisschen gesehen haben, ist, dass wir Zeit und in diesem Sinne auch Raum haben, um etwas zu senden, wir aber keinen Inhalt haben und... Also kein ist jetzt, so möchte ich hier nicht wiedergegeben werden. Wir haben nicht keinen Inhalt, sondern wir sind ein Team von dynamischen Leuten, aber wir sind einfach für die Sendezeit ein bisschen zu wenig Leute. Genau. Und deswegen machen wir auch oft mal nichts. Und leider kommen auch keine Leute auf uns zu und sagen, ey, ihr macht da jeden Montag 4 Stunden Sendung, ich habe da was, ich würde gerne mal kommen. Das haben wir dann so ein bisschen als Problem gesehen und haben dann gesagt, ja, woran liegt das denn eigentlich? Wird Radio einfach nicht mehr gehört? Wird es einfach, fällt das hinten runter? Also nimmt man das einfach nicht mehr so wahr? Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie, wir haben nichts und wollten mit diesem Raum, den wir haben, wollten wir spielen, wollten wir jetzt füllen und wie ihr das am Anfang gehört habt, wird es immer mal einen kurzen Raum geben, wo ihr nichts genau, mehr als nichts. Und heute ist das Nichts ganz schön windig. Also was ihr hört... Sollen wir das verraten, was ihr da hört? Oder nein, das verraten wir nicht. Genau. Also wir möchten uns nur entschuldigen. Das müssen wir eventuell am Ende dieser 48 Stunden auch. Ist manchmal ganz schön viel nichts, wie jetzt gerade, was so gerumpelt hat. Das war eine verdammte Böe nichts, ganz schön viel. Aber mehr als nichts versuche ich hier gerade. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn ich... Es ist kein Sekt zum Glück. Ah. Ja, das ist... Oh, der riecht aber schon krass. Mann, oh Mann. Ja. Ja, dann lassen wir uns auf jeden Fall. Ja, aber Mund. Corinna, jetzt hast du gerade so gesagt, dass ihr so wenig, also zu wenig Beiträge oder so oder nicht oft genug habt. Wo müssen denn die Leute denn hingehen, wenn sie jetzt das Gefühl haben, boah, was die immer senden, ist ja so ein Käse, das kann ich besser. Also es ist so, dass wir bis jetzt immer Redaktionskonferenz mittwochs hatten in der in dem ersten Stock der M18 haben wir in unserer letzten Redaktionssitzung beschlossen, warum sollen wir denn da Redaktionssitzung abhalten, wenn wir hier so ein schönes Studio haben, wenn wir so einen schönen Raum haben, den wir uns als Konferenzraum, sage ich mal, herrichten können. Und ja, wer also Bock hat mitzumachen, uns hier mal zu zeigen, wie der Hase läuft, der kann uns sozusagen ab dem nächsten Semester, wo man übrigens sich bis zum 29. Februar wieder zurückmelden sollte, via einer Zahlung von einer gewissen Summe Geld. Das könnt ihr alles nochmal auf der Uni-Seite sozusagen nachlesen. Jetzt habe ich schon auf meine Hosen gekleckert. Naja. Vor Aufregung. Das ist ja Rotwein. Und genau, also man findet uns ab sofort immer mittwochs 14 Uhr im Dachgeschoss der M5 nicht bei Kaffee und Keksen, sondern einfach in einer lustigen Runde, bei der wir Themen besprechen und einfach kommen. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und mitmachen möchte. Was uns am liebsten wäre, wäre natürlich auch Menschen, auf die man sich verlassen kann. Nee, jetzt hör aber auf, wir brauchen irgendjemanden. Nein, wir brauchen, also ich würde es vielleicht noch ergänzen, ist jetzt nicht so, dass... sag mal so, ich sehe das als Möglichkeit von Freiraum, den wir gerade haben, und es wäre schön, wenn dieser Freiraum mit von euch mit genutzt werden könnte. Da ist wirklich ganz viel Potenzial und es ist ja wirklich ein sehr selbstorganisierter Laden. Wir können das alles uns selbst gestalten, wie wir wollen, weil wir eben nicht in dem Fall nicht den Lehrkräften unterstellt sind. Wir müssen das alles nicht machen, wir können, und das sehe ich als eine ganz große Möglichkeit. Ja. Und das eins wollte ich noch, bevor wir anstoßen, noch dazu sagen, was wir da machen. Ist ja auch gerade eine Umbruchsphase. Also wir als INI haben die INI jetzt gerade übernommen von Leuten vorher, die alle komplett aufgehört haben gleichzeitig, und deswegen war jetzt auch dieses Semester auch ein Einstieg für uns. Deswegen habt ihr vielleicht von uns auch gar nichts gemerkt, so wirklich. Das lag jetzt nie, dass ihr schlechte Augen hattet, sondern eben auch an uns, dass wir jetzt einfach auch uns neu organisieren mussten, neue Infrastruktur gestemmt haben, und wir können vielleicht auch auf die neue Webseite jetzt gerade anstoßen. Genau. Die ist nämlich ab seit gestern auch eine neue. Wirklich? Ja. Und schaut super aus. Prost. Prost. Damit lässt es sich eine Sendung gut beginnen, würde ich meinen. Auf die neue Webseite. Prost. Und wo ist die denn zu erreichen, die Webseite? Immer noch unter der alten Adresse, aber was stimmt, aber auch gleichzeitig nicht stimmt, nämlich also ihr geht weiter wie gewohnt auf bauhaus.fm und da gibt es noch eine Umleitung zu einem neuen Webspace. Das wird sich aber hoffentlich im nächsten Semester, das ist zumindest unsere Vorstellung, dann noch alles auflösen, dass man unter wie gewohnt unter bauhaus.fm die Webseite findet. Jetzt ist da gerade noch eine kleine Übergangslösung drin, aber die Funktionen sind schon alle da. Und vor allem das Tolle ist für euch, ihr könnt jetzt auch die Beiträge nachhören und wir werden in den nächsten Monaten auch viel von dem Archiv, was uns zur Verfügung steht, nachladen. Also ihr könnt, wenn es klappt, eben auch mal eine Sendung von vor 2 Jahren nachhören. Oder wenn ihr selbst mal Teil der INI wart, wäre auf jeden Fall auch toll, wenn ihr auf uns zukämet und uns vielleicht damit unterstützen könntet, wenn ihr eine tolle Sendung von euch nochmal nachhören wollt oder einfach zur Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollt. Das machen wir dann, aber ihr könnt uns dabei helfen zu sagen, was war eine gute Sendung. Das wissen wir ja zum Teil gar nicht, weil wir erst seit einem Jahr hier sind. Was jetzt meine Frage mal an euch wäre, könnt ihr dieses Problem, was wir jetzt so ein bisschen bei uns gesehen haben, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen und könnt ihr vielleicht auch eine Diagnose vielleicht stellen, woran das liegen könnte? Einfach mal rein hypothetisch. Also erstmal seht ihr das überhaupt so, wie wir das jetzt irgendwie zusammengefasst haben. Wir haben den Raum, aber irgendwie wird es schwer für 6 Leute, das produktiv und inhaltlich gut auch zu füllen. Woran liegt es, dass vielleicht nicht das Interesse so da ist am Radio? Ich glaube, Interesse ist schon da. Was ich gerade sehe, ist, dass ganz, ganz viele neue Leute da sind, die sich vielleicht noch nicht so trauen oder getraut haben und vielleicht im nächsten Semester kommen. Also ich glaube, es gab jetzt in dem Semester nochmal einen ziemlich großen Umbruch. Und es sind ja viele, die am Radio interessiert waren, gegangen oder nicht mehr da. Und ich glaube schon und ich hoffe, zumindest habe ich die Rückmeldung bekommen, dass doch einige Interesse haben, was zu machen. Das ist beim schön. Radio. Das ich hoffe, das freut uns auf jeden Fall schon mal zu hören. Genau. Nee, wir wollen jetzt auch nicht Diagnose ein klägliches... Diagnose kann ich da keine... Wir wollen jetzt auch kein klägliches Bild abgeben. Ich meine, wir machen trotzdem weiter und umso mehr Freiraum haben wir. Und wie gesagt, ich sehe das als Möglichkeit und nicht unbedingt als Fluch, sondern wir können immer noch mehr experimentieren mit dem Freiraum. Das wollte ich nämlich jetzt gerade auch noch mal sagen. Das muss man wahrscheinlich auch mal den Leuten irgendwie noch so sagen, dass wir hier nicht dieses... typische Radio, wie man das vielleicht so aus dem Alltag kennt, sondern wir sind das Radio des Experiments, also des Lehrstuhls, experimentelles Radio. Das heißt, wir machen hier auch was anderes. Der Fabian, der macht solche Achten in der Luft mit dem Kopf. Was hast du auszusetzen? Ja, gibt's was zu ergänzen, zu meckern? Weil ihr natürlich nicht das Radio dieses Lehrstuhls seid. Nein, was sind wir denn dann? Ihr seid eine studentische Initiative. Ihr seid das Radio der Studentenschaft. Aber wir arbeiten ja mit eurer Technik. Nein, wir dürfen mit eurer arbeiten. Ach, so rum wird ein Schuh draus. Ah, ich verstehe. Oh, oh. Nein, dass die Verzahnung natürlich sehr eng ist, ist klar. Aber ihr habt es super gemacht, das erste Semester. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und lasst euch davon nicht unterkriegen, dass die Startschwierigkeiten, die ihr formuliert habt, euch unterbringen. Im Gegenteil. Gerade die letzten, war die letzte Woche oder vorletzte Woche eure Versuch, das Fernsehen zu kommentieren, live im Radio, war eines der Highlights, die ich in letzter Zeit gehört habe. Danke, Hörer. Danke, da freuen wir uns sehr, das zu hören. Das ist schön. Das hat auch Spaß gemacht. Wir haben auch gemerkt, dass das eine Sache ist, die man auf jeden Fall noch ausbauen kann. Das war sozusagen das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Haben wir auf jeden Fall gesagt, war cool, wollen wir nochmal probieren, kann man noch ein bisschen dran feilen. Auf jeden Fall war es schön, dass wir auch den Techniker mit einbinden konnten, was letzte Woche in diesem Fall Konrad war. War auch mal eine schöne Sache, dass man auch mal den Techniker mit ins Boot holt, sage ich mal. Sebastian, sag doch auch mal was. Richtig, sag doch auch mal was. Der sitzt da, hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Für ihn ist es ganz entspannt, weil wir hier schön reden. Vielleicht ist jetzt mal Zeit für eine nächste Musik, würde ich meinen. Dass der Techniker ja auch mal wieder was zu tun hat. Lass uns überraschen. Genau. Lass uns überraschen. Ja, doch. Kinder hören nachts 3 Fragezeichen. Die 3 Fragezeichen hören nachts Bauhaus FM. Viele Fragezeichen haben wir auch manchmal bei diesen komplexen Abläufen hier. Und ihr hört Bauhaus FM, die erste Sendung der 48-Stunden-Sendung dieses Jahr. Und wir haben, wie schon angedeutet, hier den Lehrstuhl Experimentelles Radio da. Und dieses Semester war ganz besonders, da Nathalie Singer ein Forschungssemester hat. Forschungsfreies Semester, was auch immer das bedeutet, war eine Vertretung hier, nämlich Alessandro Bossetti. Und wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, was es für ein Überthema vielleicht über das Semester gab. Dass wir ein bisschen erfahren, was vielleicht die gesamten Lehrveranstaltungen verbunden hat in den Kursen. Also es gab ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kurse es gab, aber die waren vielleicht alle im Überthema gewidmet. Das finde ich jetzt ganz spannend. Und ja, genau. Ja, okay. So it was, I switched to English, so I can talk for hours and hours. There was 2 projects, projects, modules, and I try to push quite strongly in 2 directions that I'd loved and I liked very much. And one is the musicality of spoken language, which is something I'm obsessing about for a long time. So I thought I need some fresh energy on this, maybe. Sometimes I thought this way. And the other one is something completely new for me, which was working on autobiography on sound. So how can sounds can bring back memories, can be personally relevant to us, and etc., etc., which actually is something really new for me, and therefore was quite an experiment to try to find ways to expose yourself. And expose yourself was the name of the module. Yeah. In sound, which is something I try to learn too, because I have no time to expose myself in my pieces and my work. So I was like, okay, I have to learn together with them. How can we do this? That's what I thought, because I know that you're an artist and working as an artist. And how is it for an artist being in a university teaching to students? I think if I would be asked to do that, I would use the students, maybe as you did, as my something that I can use for my own research or something. Maybe was this the case? Well, okay, that would be a little a little exaggerate. It's pretty special for me because I don't come at all from academic background. I didn't do university at all. So I have no idea how this thing works. Okay. Really no idea. I think that's a good qualification for teaching. Yeah, I hope so. I mean, I try to be honest about it. And so that's the thing. The second thing is, yeah, I was really scared to hell, like hell, before coming here. I was really afraid of the students and what can I do. But it's actually amazing to be able to share certain things. And then really quickly by association, I mean, I had a plan. I always have a plan, a little too much. I try to step back from my plan. But at the same time, I discovered that there was so many things I could share and so many things new I can study, I can listen. I haven't been listening so much radio and reading so much like this last month, because like for every new solicitation that came from the students, it's like, oh, but then that could be, I remember that piece, I remember that thing, I remember that idea. How can we do differently? How can we build differently? And yeah, so I think it was really working together. And so, and most of the people are people that are really already developing some research on their own. So it's like, okay, try to understand like each one of them as what's the special thing for each one of them, because they're very, very different. And I knew from the beginning that the nice thing about it was like at the end of the time, I will have an array of pieces that will be so colorful, like so bunt, so yeah. poly stylistic, and I was happy about it even before starting. Okay, maybe that's what I want to say. Hello, Sebastian. I want a little some microphone on my voice. Thank you. Yeah, that's what I thought was my first thinking about that. Maybe it's a big experience for you, or you can share now some experiences that you wouldn't have alone, maybe, if you have the feedback of the students, now all the works, and maybe some kind of views that you never thought existing before? Well, okay, if I talk about the exposing yourself class, which was the newest thing to me, of course the point was like exposing yourself, it's like looking at the reality, like quote unquote, how can I talk about my life, how can I talk about stuff that are relevant to me, and how can I talk about stuff that is sensitive to me or to other people, that's really kind of, you know, touchy sometimes. And and it's felt very difficult to me and very difficult to the others. And some points of the work, I was thinking, oh, but we are all very shy, very, very shy. But the funny thing is that the more we went ahead and I started listening to the pieces, I realized that actually there was a very, very personal touch. Like each one was actually showing a lot of his personality, his life, and actually, if you want to know more about life of this specific group of people, then listen tomorrow, because there will be a lot to experience. But yeah, that was quite a surprise to me at the end, because I guess I didn't know what you could do, what to talk about yourself, really. And you can do it through many different approaches. And And maybe it's a very hard question, or maybe you don't want to answer, but maybe, do you know something what really failed, but really didn't work, but maybe you thought it would be wonderful and the young people will be really with fun in the course and everything, but something didn't work for you? Because you don't have to answer, but you don't have to be personal, but maybe there's something that didn't work, because I can imagine if you're not part of the university before, then you think completely different than the students sometimes. Yes and no. I mean, one thing I can think about is theory and the way theory works on people. And I think it can work in two ways. Like you can say, read this book by philosopher XY and at the end of the month, write a thesis about it or something, and then you have to, or you can talk about philosopher XY or talk about theory and just be open about what comes back. Yeah. And of course, then the theory goes down in the deepest abyss of subconscious, and you cannot really quantify what comes back. So in a way, I tend to think philosophically very often, and maybe too much, but you never know like what comes back in that sense. So that's why I say yes and no, because you talk about these things and either you really structured and on a theory, which I didn't want to be, then you have to let go and imagine that some stuff comes back in other ways, and that's was at the end the nice part of it, that you see in the practice of people that they've been influenced in some ways. Okay, maybe you brought your computer, and maybe you can, if it's related to the topic we talked about, maybe you can play something from your laptop now. Can I play something completely unrelated? Yeah, that's also wonderful, but you have to talk about later. Maybe give our technician some time, that we have now the external mixer on. Okay, then maybe talk afterwards about this. Wonderful. Yeah. We'll be right back. Yeah, so this was before I made radio. I like really? Jazz. I was a saxophone player. Oh, really? Like in the 90s. But you still are a saxophone player. You don't give up. Sort of. It's oh, really? Yeah, like I wish I could play more often. I don't have the time to practice. Yeah, but after this half a year, maybe you have more time. Definitely. But yeah, so it was a band that you... No, this is one of my favorite jazz players. His name is Henry Tregil, and is one album from the 90s called Rack Bush and All, that really one of my favorite, and is still one of my favorite musicians. And sometimes I wonder, how can you bring that energy into mm-hmm. completely different things, like making a radio play or... Mm-hmm. But have the same kick-ass energy okay. into it. But anyway, so that was really unrelated. We want to go back to... I saw your performance at SEAM, and I'm thinking about now if there is this passion, if I saw this passion of jazz music in your show, but maybe a little bit. I think the intensity sometimes... I bet you did. Yeah, I guess... I guess I hope I still have it with me. I mean, sometimes I try to improvise editing, you know, like this radio way of editing where you sit there alone and put together regions of sound one after the other. It's very non-physical, non-intense, boring. So sometimes I wonder how can you do that but in real time and put a completely different energy into it. So I hope. Okay. There was something like that. Okay, vielleicht der Übergang zu unserem Programm nochmal. Alessandro Bosetti, wie gesagt, hat hier in dem letzten Semester auch zwei Kurse betreut und initiiert. Maybe you can talk a little bit once again about the courses and when we can hear them in our program. Okay, so the two courses, one is called Expose Yourself, we mentioned it before, and we will have 2 hours broadcasting and screaming on Bauhaus FM tomorrow. Screaming or streaming? Because screaming. Expose yourself and screaming. I thought maybe that's we could have some screaming actually. Yeah. I have some screaming for you after, but also streaming. Okay. And it's gonna be from 1 to 3, so 13 to 13 Uhr bis 15 Uhr. Genau. Of Bauhaus FM. And then again, from 18 Uhr bis 20 Uhr, we will present pieces from the other class, which is called Composing Language, Sprache komponieren. And this is a completely different module. And in this module, we worked on musicality of spoken language, like you're listening to me now and you don't listen at all to what I'm saying, but you listen just to musicality of my voice and Conrad's voice and treat language as music material, which is actually very similar. So, that was the other. Ja, für alle nochmal, die das Programm auch lesen wollen, also unter bauhaus.fm ist das Programm der 48-Stunden-Sendung auch komplett zu lesen. Wie gesagt, die Sendungen sind am Dienstag, einmal 13 und einmal 18 Uhr. Und ja, Corinna, hast du vielleicht noch eine Frage? Ehrlich gesagt nicht. Ich war jetzt einfach sehr gefesselt. Bin jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt auf diese zwei Programmpunkte. Mhm. Werde die mir natürlich intensiv zu Gemüte führen, weil ich ja sowieso hier vor Ort sein werde und ums Radio hören sozusagen gar nicht drumherum komme. Und ich bin jetzt einfach sehr vielleicht gespannt. Vielleicht noch eine abschließende Frage an Alessandro. Deine Zeit in Weimar geht dir hiermit zu Ende? Or you will leave Weimar? Well, I think I hope I'm allowed to come back. We have to decide after the show. And but for now, yes, I'm going away. And how was it for you living in Weimar for half a year? And what? Oh man, it was quick. I was traveling all the time, so I was just coming here and teaching, and then going away. Now before Christmas was really crazy because I was really, really when I was not teaching, I was traveling somewhere else. Mm. So I felt I was living out of my suitcase, and so the last days I experience the city a little more, which is really cute. Really and what was it what experience you had in Weimar, maybe? Like the most adventurous experience I had was like to try to bring Bratwurst, touring a Bratwurst to Marseille, which is where I live, which is very complicated because we associate bratwurst to the most industrial type of food that you can conserve it under the sun for a week. The real good ones, they're really fresh and they don't last. So this lady at the Metzgerei really explained to me that I had to be really careful. Oh, really? I cannot keep the bratwurst outside of the fridge more than one day. And so I made this trip to Marseille and going back and forth with Marseille. I was very stressed out, but finally they were delicious. Da muss ich gleich ein Programmhinweis anschließen. Es gibt eine extra Spezialsendung über Bratwurst und das ganze Thema Bratwurst auch am Dienstag 9 Uhr in der Sendung Draußen vor der Tür, was ein anderer Kurs war. Das können wir dann vielleicht später gleich im Übergang zu Martin machen, genau, der jetzt noch zu uns kommen wird. Die Sendung um 9 Uhr am Dienstag Draußen vor der Tür. Das Fachgeschäft wird sich ausschließlich 2 Stunden um Bratwurst drehen. Das sind interessante Leute vom Bratwurstmuseum da. Man hört Musik zum Thema Bratwurst. Es wird in der Sendung live gebraten. Es wird Bratwurst gegessen. Es gibt Bratwurst als Anstecker. Es gibt alles über Bratwurst. Also Dienstag um 9 Uhr. I'm definitely not gonna miss this one. Yeah, definitely. But we have a new website and you can listen to this show now. It's impossible. You go on the Bachhaus FM website and then you check the program. You press your button on details and then you can listen to the show now, but also tomorrow. So that would be wonderful. Yeah. Das einer der Dozenten, der uns damit betreut hat, war eben auch Martin Hirsch. Den bitten wir langsam ins Studio rein, der winkt auch ganz freundlich. Und von dem kommt jetzt eine Musikzuspielung von draußen. Eine sogenannte Vinylschallplatte wird jetzt abgespielt. Ich hoffe, die Technik kann das realisieren, dass wir das hören werden. Ja, also gleich bei uns im Studio Martin Hirsch. One day you'll return to the warmth of leaving home. Return to the warmth of leaving. Willkommen zurück beim Gute Laune Radio Bauhaus FM. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin die Corinna Tamm. Das da eben war gerade eben der Konrad Bär. Und wir haben im Studio Zuwachs bekommen. Hallo, lieber Martin. Ja, es ist ein Martin geworden. Und müssen ihn natürlich jetzt noch auch ein Gläschen Wein einschenken. Das gehört natürlich dazu. Genau. Richtig. So sind wir hier. Prost. Vielen Dank. Willkommen, Martin. Und ich hatte ja schon angedeutet, ach, mein Glas ist schon alle, tut mir leid, ich muss da noch nachsorgen. Ich hatte ja schon angedeutet, Martin und Fabian haben zusammen einen Kurs geleitet, in dem ich zum Beispiel mit war, nämlich den Kurs draußen vor der Tür. Ja. Genau, und da vielleicht können wir schon mal auf das Programm am Anfang nochmal hinweisen, wann das passieren wird, zum Beispiel live im Programm. Da kann man auf das Programm hinweisen. Hast du das Programm? Kann man das? Du solltest das aber auch wissen. Das ist morgen. Ich weiß, dass morgen um 20 Uhr natürlich genau, einmal das, draußen, das meinte aber es ich gibt ja. ja mehrere Programmpunkte. Ja, das sind ja alles Wiederholungen, aber das Wichtige sind ja die Live-Sachen. Ja, das muss man natürlich. Ja gut, Bratwurst ist ja nicht mehr. Genau, also morgen am Dienstag ab 20 Uhr gibt es eine Live-Sendung, eine mehrstündige Live-Sendung, nämlich ab 8 Uhr abends bis 0 Uhr. Draußen vor der Tür. Willst du was zu dem Kurs? Also das wäre für mich ja auch mal die Gelegenheit, Fabian und dich nochmal direkt zu befragen, was waren denn die Beweggründe Komm für rüber, euch, wir teilen uns das diesen mal. Kurs überhaupt uns anzubieten? Das, damit ihr mal wieder rauskommt. Genau. Und eben nicht immer Studioarbeit leisten müsst, sondern um den Versuch zu starten, zu zeigen, dass man Radio eigentlich von überall machen kann. Genau, weil es muss auch aus dem Studio nicht ideal klingen, da kann es ruhig auch von draußen nicht ideal klingen, letztendlich. Eigentlich sehr schön zusammengefasst, so, ja. Ja, aber wir benutzen diese Mikrofone auch überhaupt nicht sachgemäß, das möchte ich nochmal erwähnen. Das wollte ich gerade sagen, ich möchte ja, die... Ja, wir müssen eigentlich viel deutlicher reinsprechen, like genau. So ungefähr. Ihr müsst das vielleicht noch ein bisschen lernen, ne? Naja. Ja, aber das ist auch... Das ist ich jetzt möchte abgefärbt. Dir auch in deine Augen gucken und dann auch noch Corinna und dann wird es richtig kompliziert. Ich glaube, das hat abgefärbt von den ganzen Kursen, die ihr draußen gegeben habt, dass ihr einfach schon gar nicht mehr wisst, wie man ein Mikrofon richtig benutzt. Ist das das Fazit? Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt die Kritik? Dann das ist keine Kritik, das ist eine Aussage, was ja, ihr aber, damit macht. Aber vielleicht noch mal im Ernst, also was war die Aufgabe des Kurses oder... Was war der Beweggrund dahinter? Show, eigentlich, glaub schon. Letztendlich war das für Fabian und mich so eine Gelegenheit, das erste Mal bei einem Kurs, den wir zusammen geben, auch unsere Nostalgie einerseits reinzuspielen und zu sagen, Mensch, wir haben das auch mal irgendwie gemacht und so lustige Shows gemacht mit Fantasieskits und allen möglichen Zuspielern, die man dafür geproduziert hatte, weil man halt in dieser Position war, man hatte Leute, die Musik machen, man hat Leute, die gern labern und auch lange über nichts labern können mit einem gewissen Charme und das halt kombinieren mit, wir machen das nicht aus dem Studio, sondern von irgendwo. Genau, und da gab es ja vor allem die eine Sendung, ich erinnere mich lebhaft an diese Sendung kurz vor Weihnachten, da gab es so einen übel gelaunten Moderator, der das aber erstaunlich souverän hingekriegt hat. Aber da müsst ihr doch dran arbeiten, dass die Leute gut gelaunt ihre Sendung machen, das kann doch nicht sein, das ist ja völlig vergebens gewesen, die Sendung. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand diese Sendung überhaupt nicht vergebens. Ich fand die sehr schön, ich fand die sehr lustig. Dankeschön. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. ich glaube, ich habe davor eine kurze Anmoderation gemacht und habe dann hier 2 Stunden gesessen und gewartet, dass ich dann von hier wieder übernehmen durfte. Und Weihnachtsmann war auch dabei. Der Weihnachtsmann war dabei. Ich kann mich erinnern, dass die Aktionsfront Medienkunst, glaube ich, euch das Mikrofon erstürmt hat und euch das abgenommen hat. Das klingt ja nach einer Eskalation. Spontane Aktivisten, furchtbar. Aber war wirklich sehr, sehr schön anzuhören. Wenn ihr sagt, das ist so ein bisschen Nostalgie, wie ist denn diese Idee entstanden? War das so... abends beim Feierabendbierchen so, was könnten wir denn eigentlich mal im nächsten Semester machen? Och, ja, eigentlich jetzt stehen ja die kompletten Vorlesungsverzeichnisse auf diese Art und Weise beim Feierabendbier. Nein, nein. Wir haben natürlich, wie Martin schon angedeutet hat, die Nostalgie-Schiene gefahren, weil wir beide den Vor- oder Nachteil haben, beide selber Studierende hier gewesen zu sein, bevor wir jetzt auf die andere Seite gewechselt sind. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, lasst uns doch mal an unsere alten Tage erinnern. Und jetzt denkt man, ihr seid hier schon aber übelst alt. Dazu. Ja, der, was ja auch stimmt. Der Vokabel. Also Fabian, ich liebe es, deine Stimme auf den Kopfhörer zu hören. Ah, toll, ich höre sie gar wunderbar. Nicht. Der vokabelhafte Rollstuhl wird jetzt hier gerade ausgepackt. Insofern. Tatsächlich haben wir natürlich auch so ein paar Nebengedanken gehabt, von wegen, ja, man könnte ja Bauhaus FM auch versuchen, regelmäßig ein bisschen Material zukommen zu lassen. Dass dann das Personal so deckungsgleich wieder ist, ist natürlich auch logisch irgendwo, aber naja, auch natürlich das vielleicht auch Wurzel des Problems, was Konrad dann damit hat, durch seine Doppelrolle vielleicht auch. Aber wo wir gerade dabei sind, ihr habt damals auch, als ihr hier studiert habt, auch selber mit Radio gemacht? Irgendwie ausschließlich. Was sind eure, echt wirklich ausschließlich? Ja, ausschließlich. Ich habe einen Film gemacht als Abschluss, aber sonst Radio. Ich nicht. Ich habe nur Radio gemacht. So sehe ich mich ausschließlich Radio auch, gemacht. Nur Radio zu machen. Voll interessant. Und wie geht's euch da jetzt mit dem derzeitigen Zustand, dass wir eine 48-Stunden-Sendung zum Thema nichts machen? Ich find's geil. Ja, also ich sage immer noch Radiowoche, aber so ansonsten egal, passt. Radiowoche also, heißt du kannst dir vorstellen, 7 Tage, dann hast du natürlich noch mehr nichts, was du irgendwie war das mit damals 10 Leuten füllen solltest. Auch als INI und das war im Prinzip so ein Zusatzding, was du stellst? War immer Teil des universitären Betriebs. Damals noch. Das Projekt hat die Radiosendungen gemacht. Okay. Deswegen die Kontinuität, ich bleib da, weil ich habe mit den Leuten schon Spaß gehabt. Und okay, was natürlich jetzt auch eine Mischung hat. Ne? Irgendwie zum Teil präsentieren die Kurse ihre Sachen, was euer Ansatz ist, eben auch, dass das auf einen Punkt hin zugearbeitet wird, dass das in der 48-Stunden-Sendung auch gesendet wird. Somit kann man auch nicht sagen, dass das jetzt reine freiwillige Arbeit ist hier am Radio. Das überlagert sich, wie du vorhin schon gesagt hast. Das überlagert sich mit der Technik, das überlagert sich eben auch mit der Sendezeit. So. Aber jetzt nochmal kurz zu diesem Kurs. Was ist jetzt euer Fazit? Das Semester ist ja jetzt nun fast vorbei. Was könnt ihr für ein Fazit ziehen? Ist das so, was ihr euch dabei gedacht habt? Ist das so? Das werdet ihr an dem Punktestand sehen. Ist das so geworden, wie ihr euch das eventuell, also was hattet ihr für Vorstellungen und ist es im Endeffekt so geworden oder ist es was ganz anderes geworden und wie könnt ihr damit leben? Nein, natürlich könnt ihr doch damit leben, ihr sitzt ja hier, aber. Damit leben müssten wir, wenn jetzt daraus sich ein Team entwickeln würde, was so weitermacht, dann müssten wir mit dem Ergebnis leben, wahrscheinlich. Aber zum Glück wird das nicht passieren. Das weiß ich ja nicht. Nein, also wir arbeiten daran. Also ja. Also das wäre natürlich der Idealfall, dass sich da jetzt Leute gefunden haben, die Lust haben, zusammen weiter eine Show zu machen. Bezeichneterweise ist die letzte Sendung morgen aus der B11 und damit, naja, immerhin auch draußen vor der Tür, aber auch irgendwo wieder drinnen vor der alten Türe, also im alten Radiostudio unten. So weit kommen wir also gar nicht in der letzten Sendung nach draußen. Aber ich würde gerne nochmal etwas größer greifen mit einer Frage. Was ist denn Radio für euch? Vielleicht auch gerade, was ist Radio 2016 für euch? Und vielleicht auch mit dem Hintergrund. Du wolltest eine Frage stellen. Ich stelle immer große Wolken an Fragen. Das merkt man. Mit dem Unterschied, was war für euch Radio damals, als ihr hier studiert habt? Und was ist Radio 2016? Also Astrid, um sie nicht zu vergessen, ich habe das auch an dich mitgefragt. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil mein Blick ein bisschen so ist irgendwie, ja, das Radio hat seine besten Tage erlebt. Oder was er sagt, es ist gerade in einem Transformationsprozess in den letzten vielleicht 20 Jahren mit dem Internet. Wo bewegt sich das hin? Vielleicht können wir da mal eine kleine Runde machen. Da vielleicht wird das Radio machen, vielleicht wird es dann irgendwann wieder von den Hipstern aufgegriffen. Vielleicht wird es ja irgendwann wieder Retro. Nee. Oder? Ich hoffe nicht. Ja, aber nochmal, was ist Radio im Vergleich, wenn ihr das spiegelt? Der Zug seine Kickstarter Radio Kids. Wenn ihr das spiegelt aus eurer Studienzeit vielleicht irgendwie, die ja schon lange, lange vorbei ist und zu dem, was jetzt 2016 ist, das würde mich mal wirklich interessieren. Bitte einer nach dem anderen. Ladies first, oder? Ich kann losprabbeln, aber wollen wir dich nicht aufhalten. Radio ist einmal, dass wir hier sitzen und irgendwie in Mikrofone reden und das wird gesendet über Radio, terrestrische Radiowellen. Das ist Radio. Das war's früher und das ist auch heute. Und dann, sobald wir anfangen zu streamen, ist es eigentlich nicht mehr Radio. Mhm. Also echt? Muss ist man das sich. Deine? Ja? Ja. Also, das wäre eine technische Auslegung. Ja. Und dann kannst du sagen, nee, aber und dann kommt, was alles noch Radio ist. Und gerade wenn du sagst, okay, es gibt Klangkunst, die irgendwie mit Radio spielt, oder es gibt Performances, die im Netz gestreamt werden, oder es gibt Leute, die Podcasts oder YouTube-Sendungen produzieren und sich dabei wie ein Radiomoderator eigentlich verhalten, ohne einen künstlerischen Anspruch vielleicht auch, dann ist einfach vieles Radio im weitesten Sinne. Und das, oder du siehst das nie in dem, siehst du das in dem Wandel? Schon in dem Wandel, ne? Das hast du ja gerade beschrieben. Ich glaube, der Wandel ist eher, wie es aufgefasst wird. Das passiert eh alles und dann drückt man einen Stempel drauf. Vielleicht Astrid? Ja, also ich glaube, also ich sehe schon einen Wandel. Für mich ist da großes Thema digitales Radio, wie es damit weitergeht. Also wir hatten auch dieses Semester einen Workshop. Digitales Radio, das wird kommen. Also meine Frage zielt ja ein bisschen mehr auch auf die gesellschaftliche Akzeptanz des Mediums. Also dass das jetzt einen digitalen, analogen Wandel durchnimmt und alle möglichen technischen neuen Möglichkeiten hat, aber welche, also wie präsent ist Radio? Und das ist ja wirklich auch die Debatte, die wir ja vielleicht auch mit dem unserem provokanten Titel, mit dem Nichtsenden thematisieren. Merkt das überhaupt jemand, wenn wir hier nichts senden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist präsent und es wird noch lang präsent bleiben. So schnell wird Radio nicht aussterben, ist meine Meinung. Außerdem, das Nichts ist ganz schön laut. Und was ist Nichts? Ihr sendet nichts und es ist trotzdem was. Vielleicht auch noch an Alessandro, vielleicht auch mal die Frage, was für dich Radio ist. Vielleicht auch, was ist Radio für dich 2016? Ja, ja, ich glaube, das für mich, ja genau, Radio ist, es klingt nicht nach Radio, das kann es nichts sagen. Wie du sagst, es ist eine Art Klänge zu verbreiten, aber wie diese Klänge klingen, es kann alles sein, kann symphonische Musik, Stimme, Wind draus den Tour, Geräusche, alle mögliche. Und jetzt da die Handy von Martin. Und ja, ich finde, es ist eine offene Möglichkeit. Ja? Es ist tatsächlich, und jetzt verbreitet sich auch die Idee, kann man Audio produzieren und Audio als Radio. Ich meine, wird viel Radio ins Internet gemacht und wird viel über Podcast, aber im Grunde ist eine andere Art, eine Audiokommunikation sozusagen zu tauschen, mit anderen Leuten zu mitteilen. Und das ist wirklich offen, weil wenn du sagst, ich mag Rockmusik und dann es klingt irgendwie so, du magst, ich weiß nicht, Buchlesung, es klingt irgendwie in eine Art. Aber Radio als Begriff, es ist wirklich was von Mysteriöses und offen, die ich finde sehr faszinierend. Also sie hat auch den Wandel über, ist Radio noch das Medium der exklusiven Informationsverbreitung? Also unter welchem Grund schaue ich Radio? Mit welchem Vorsatz höre ich Radio? Also ich eigentlich, wenn ich privat höre, dann wirklich fast nur im News-Bereich, wo ich mir sage, ich mache mal das Radio an, bringe mich so wieder auf den Stand der Dinge. Oder das andere Feld Klangkunst, wo ich eben auch sehe, dass Möglichkeiten mit der Lehre, die wir auch thematisieren, da öffnet sich auch was neu belegt werden kann mit neuen audiophilen, auditiven Kunstformen. So. Sagen wir so, Radio ist ein Spiel, der sehr nah und sehr weit weg und gleichzeitig, weil im Grunde, wir sind sehr weit weg. Du hörst uns ab, ich weiß nicht, du bist vielleicht, jemand hörst uns in Streaming in Amerika jetzt, aber meine Stimme geht so nah dran. Vielleicht diese Person hört in seine Küche oder in seine Badewanne und da steht sehr nah dran nur ein Lautsprecher und kann meine Stimme so intim hören. Und dieses Spiel, so von very close and very far zusammengemischt, ist meinetwegen ein bisschen, was im Grunde Radio ist. Und das ist eine Magie, die kann man mit verschiedenen Mitteln und verschiedenen Inhalten erzeugen. Auch für dich, Fabian, Magie? Du hast dich jetzt noch nicht geäußert dazu. Für mich ist Magie. Für mich ist Radio natürlich vor allem Hörspiel. Das ist einfach meine große Leidenschaft, der ich auch jetzt hier als Dozent nachgehen kann, natürlich, was ganz toll ist. Auch da zieht sich natürlich das öffentlich-rechtliche Radio immer weiter zurück und wir haben Schwierigkeiten, unsere Sendungen in der Masse unterzubringen, wie wir das machen wollen. Und wir müssen uns auch hier Formen überlegen, die, sagen wir mal, Beyond Radio, also zumindest Beyond öffentlich-rechtlicher Rundfunk, welche Möglichkeiten kriegen wir, um Hörspiele sendbar zu machen, auch finanzierbar zu machen, natürlich, müssen wir auch drüber reden. Aber deswegen glaube ich trotzdem auch, dass das Radio wird weitergehen. Es wird sich wahrscheinlich noch mal stärker verändern. Ich habe neulich eine sehr interessante Sendung gehört, Medienwissenschaftler oder wie solche Leute dann immer gleich heißen, der dann gleich sagte, ja, also das Radio oder die Redaktionen wird es immer geben, die werden aber nichts mehr senden, sondern die werden nur noch für den Podcast produzieren. Mhm. Und er glaubt, dass das in den nächsten 15 Jahren soweit ist. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube es nicht. Aber ich lasse mich gerne darauf ein, weil mir wäre das tatsächlich, was das betrifft, egal. Ich höre mir die Podcasts, die ganzen Hörspiele höre ich nicht mehr im Radio. Die höre ich als Podcast, wenn ich Zeit habe, wenn ich in der Bahn sitze und so. Also das wollte ich auch gerade sagen. Gerade am Hörspiel kann man das ja deutlich sehen, dass das Medium, also das Hörspiel selber lebt weiter und vielleicht geht es ihm auch wirklich gut, aber hat irgendwie das Medium Radio verlassen. Also ist noch da, aber eben nur marginal vielleicht nur noch. Ist halt die Frage, ob man das andere dann irgendwann vielleicht auch als Radio bezeichnet. Genau, das ist halt auch die Frage. Wir könnten auch noch politisch werden, aber ich habe eine kurzen Zwischeneinwurf, was Radio auch sein kann. Ich kriege auf jeden Fall Leute, die sich freuen, dass ich laut gerade eine SMS empfangen hatte. Und dementsprechend sich freuen, dass sie auf Sendung waren gerade. Vor allem Live-Radio, dass das halt auch eine Feedback-Funktion hat. Ja, was irgendwie, das ist auch meine letzte Erkenntnis von einer Veranstaltung oder einer Sendung, die wir hier auch gesendet haben, das Radio, und das finde ich vielleicht, meinst du vielleicht auch mit dem politischen Aspekt dabei, Radio heißt eben auch, ich kann als Empfänger, wenn ich es über FM höre, anonym hören. Ich wäre nicht überwacht, wenn ich mein Radio anmache. Also nicht, wie es ist zum Beispiel, wenn ich den Stream höre, dann weiß Google sofort, ah, der interessiert sich für sowas wie Bauhaus FM. Das finde ich mal ganz spannend, dass es noch ein Medium ist, was keinen Rückkanal hat irgendwie. Und das war auch mein Fazit aus dem Vortrag über Dolby Surround im digitalen Radio. Die Problematik mit dem Digitalen, gibt es einen Rückkanal oder nicht? Also das sehe ich auch noch als tolle Sache. Aber ich glaube, das wird öffentlich wenig wahrgenommen, die Thematik. Nur wen interessiert schon Privatheit und Datenschutz noch irgendwas? Ja, das ist ein Konsumentenproblem am Ende. So, eine Runde jammern und vielleicht spielen wir jetzt nochmal Musik, um uns etwas zu entspannen. Und dann vielleicht zu Astrids Kursen. Du hast zwei Kurse gemacht, ne? Mindestens genau. Ja, dann vielleicht etwas Musik. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Point the clicker at the tube. I prefer expensive news. New car, new girl. New ice, new glass. New watch, good times, babe. It's good times, yeah. She wash my back three times a day. This shower head feels so amazing. We'll both be high. The help don't stare. They just walk by. They must don't care. A million, one, a million, two. 100 more will never do. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real love. I'm searching for a real love. A real love. I'm searching for a real love. Oh, real love. All right. close your eyes to what you can't imagine. We are the Zanny Nashin', Caddy smashing, Braddy assy, Maddie snatched, Daddy's jagging, use this shit for batting practice. Adam and Annie thrashing, purchasing crappy grams with half the hand of cash you handed. Panic and patch me up, Pappy done lashkied us, toying with raggy hands, and Mammy done had enough. Brash as fuck, breaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah. We end our day up on the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act a fool. Talking about. Do they sew wings until it suits? I'm on that ledge. She grabs my arm, she slaps my head. It's good times, yeah. Sleep if someone slip and fall. The market's down like 60 stories, and some don't end the way they should. My silver spoon is very good. A million cash. Close my eyes and feel the crash. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real life, ain't that something rare? I'm searching for real love. Ja, der Konrad, der ist gerade am Keks essen, deswegen übernehme ich jetzt mal hier die Moderation. Wer hat, von wem war denn jetzt gerade dieses Lied? Kekse. Geil, oh, das möchte ich hören, genau, in meinem Ohr, wie Konrad Kekse isst. Von wem war denn jetzt das Lied? Wer hat uns das denn mitgebracht? Welches war es denn? Ich habe es gar nicht gehört. Technik, was war das für ein Lied? Ich höre nichts. Konrad, hörst du? Ah. Frank Ocean. Ach ja, das ist aus dem Soundtrack. Aus dem Soundtrack von Blink Blink von der Sofia Coppola, den ich neulich zufällig entdeckt habe. So viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer dass er mir zufällig über die Nase lief und dann habe ich ihn mir die Ohren nicht gesteckt Ohren? Und mitgenommen. Nicht durch die Ohren? Durch danach. Achso, okay. Super rich. Das, was wir alle gern wären. Genau, liebe Astrid, du hast ja auch dieses Semester zwei Kurse gemacht. Was waren denn das nochmal für welche? Wie hießen die denn? Ich sitze auf dem Quietschsessel. Also das ist in Ordnung. Ja. Aber so hieß nicht mein Kurs. Nicht? Nein. Aber es war schon ein bisschen Thema, Geräusche und so. Und ja, wie nehme ich zum Beispiel stimmt. Ein quietschendes Sessel auf? Ja, zum Teil. Also ein Kurs hieß Anstiftung zum Hören. Eben, hat funktioniert. Wir haben zugehört, ja. Wie das ja. Stück ja, genau, wie das Stück. Ich mache ja ein bisschen Sounddesign, neben ja. Dem Nichts, das hin und wieder gesendet wird. Und das ist eigentlich auch schon Thema dieses Kurses. Dieses Nichts oder gibt es dieses Nichts? Was hören wir? Klangumgebungen. Ich habe mich damit theoretisch wissenschaftlich in meiner letzten Anstellung beschäftigt und deswegen habe ich es auch zum Thema des Kurses gemacht. Und ihr habt dann praktisch nichts gemacht? Wir haben praktisch nichts gemacht und das hört man morgen auch von 11 bis 13 Uhr, was aus unserem Nichts entstanden ist. Nein, wir haben uns mit Soundscapes, Klangumgebungen beschäftigt, mit unterschiedlichen Theorien. Wir haben Ear-Cleaning-Übungen gemacht. Was heißt ja, was ist das? Was das ist, werden wir morgen verraten. Ah, okay. Ich will noch nicht zu viel verraten. Okay, also es wird auch eine kurze Übung geben, beziehungsweise haben wir uns auch mit Hörillusionen beschäftigt. Und was die Teilnehmerinnen des Kurses gemacht haben, hören wir dann auch morgen, aber sie haben sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema Hören gewidmet. Das war so der Inhalt des Kurses, beziehungsweise wird morgen noch ausführlich. Ich fand es gerade interessant, wie Alessandro darauf reagiert hast, auf dein langes Und. Das war so musikalisch. Ich glaube, hier spielt sich gerade einiges zusammen an. Ich hatte eine Illusion irgendwann in der Mitte. An der Musikalität von Sprache und die, ja, gerade die Modulation in des langen Und. Nee, wir, genau, werden jetzt das nicht thematisieren. Wir können es thematisieren, doch, nein, können wir. Wir sind nur hier. Okay. Haben wir doch, okay, Zeit. Okay. Wir haben Zeit, genau. Astrid, wo kommst du her? Oh, oh, eine tolle Freizeite. Ihr wolltet das ja ein bisschen international, oder? Ja, irgendwie muss man gucken, dass das, ja, aufgewertet wird. Genau, und haben natürlich auch Musik aus Österreich mitgebracht, die wir übrigens schon gehört, endlich, haben, ERV, kurz. Ah, ja. Genau, ERV, Wanda, Falco, das, was man halt kennt, Ambrose, oder? Nein, ich kannte Wanda nicht vorher. Wanda kennt man. Ich kenne Wanda seit letztem Jahr. Da bin ich nämlich in Leipzig zum Kraftklub-Konzert gewesen und da waren die Vorband. Daher kenne ich die. Oh mein Gott, wir hatten uns mal drüber unterhalten, wie das zum Teil tragisch ist, dass für Österreich gibt es nie wirklich, wo man sagt, das ist ein österreichischer Musiker, wo man sagt, das ist jetzt... Muss man das? What? Ja. Echt? Muss man nicht. Ich glaube, das muss man nicht, oder? Ich habe jedenfalls heute extra... Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel dieser Mozart. Lass uns... der allerdings beim ZDF auf Platz 2 der größten Deutschen gekommen ist. Wirklich? Das ist klar, oder? Sehr schön. Also jetzt möchte ich mich mal hier für die Frauen einsetzen. Die Astrid, die hat jetzt schon zum 5. Mal angesetzt, ja, und wird aber immer, das ist immer so. So, jetzt kriegst du deine Chance. Ich habe heute extra 3 Sachen mitgenommen, die ihr sicher nicht kennt, die ich aber trotzdem mitbringen wollte, weil es für mich gute österreichische Musik ist. Und eine haben wir schon gehört. Das war? Over at the Stars. Mhm, oder von Over at the Stars. Also die Band heißt Over at the Stars. Das Lied, glaube ich, Revolver's Tune. Und ich bin ein bisschen traurig. Warum? Weil ich gestern draufgekommen bin, dass die Band gar nicht mehr gibt. Oh. Seit diesem Jahr. Somit muss sie extra nochmal gespielt werden. Und es gibt auch noch ein zweites Lied, das ich mitgebracht habe. Das können wir dann später noch hören von Over at the Stars. Und apropos zweites, du hattest noch einen zweiten Kurs? Genau, ich hatte noch einen zweiten Kurs. Der nannte sich Zieht euch warm an. Das lässt ja einiges vermuten. Ja. Zieht euch warm an, es geht raus in die Kälte. Genau. Es war dieses Semester eigentlich gar nicht kalt. Das ist richtig. Was einerseits gut war, andererseits habe ich mich schon darauf gefreut, endlich mal draußen im Schnee Aufnahmen zu machen. Ein Schneeengelchen vielleicht auch. Ein Schneeengelchen vielleicht. Einige hatten schon geplant, großartige Aufnahmen mit Schritte im Schnee zu machen. Das hat nur teilweise geklappt. Jedenfalls war Ziel des Kurses, rauszugehen und also alles, was wir im Kurs aufgenommen haben, ist außerhalb des Studios passiert. Hey. Und auch so nicht nochmal irgendwie bearbeitet worden? Doch, bearbeitet schon, aber die Aufnahmen komplett draußen. Das heißt, wir waren auch, ich glaube jetzt 40% der Zeit draußen. Okay. Ich schätze mal 40% Zeit draußen und haben Aufnahmen draußen gemacht. Also jetzt nicht nur klassische Field Recordings, also nicht nur klassische Atmo-Aufnahmen, sondern auch Sprache draußen, Aufnahme für Hörspiele draußen. Und was, alles draußen. Genau, und die Aufnahmen finden schon Einsatz in Hörspielen oder ist das eher eine Datenbank? Genau, es gibt Beiträge, die wir auch am Mittwoch präsentieren werden in der Sendung, die heißt Alles außer Studio. Beziehungsweise auf der Website steht noch der alte Name, zieht euch warm an. Um 12 Uhr am Mittwoch. Genau, genau. Und hier hören wir die unterschiedlichsten Beiträge. Es sind Hörspiele, es sind Klangcollagen, es sind Experimente mit Field Recordings. Und vielleicht wieder eine... Ja doch, ich moderiere jetzt niemand eine Frage an, sondern hattest du denn irgendwelche Erkenntnisse dabei irgendwie im Umgang mit den Studenten? Also was kam für dich zurück, was dir vielleicht auch, weil ich gehe mal ein bisschen davon aus, dass beide Seiten was lernen, irgendwie so, was hast du gelernt bei dem Kurs für dich? Puh, das ist schwierig zu sagen. Deswegen stelle ich ja die Frage. Ja, ich lerne immer was. Also ich werde immer total inspiriert und habe schon Vorstellungen am Anfang des Semesters, wie die Ergebnisse aussehen bzw. hören, sich anhören können, aber werde dann immer überrascht mit Dingen, die ich nicht erwartet habe, mit sehr originellen Sachen oder ja, es kommt immer auf die Geschichten an, die entstehen. Mhm. Wie ist das dieses Jahr gewesen? Ähm, dieses Semester? Na, Also es ist so im Allgemeinen ist es schwierig zu sagen. Also im Speziellen gibt es dann halt einzelne Beiträge, die ich interessant oder sehr interessant finde, was die Geschichte angeht oder die Aufnahmetechnik oder auch das, wie weit sich auch Studierende dann raustrauen und vielleicht persönliche Dinge auch erzählen. Persönliche Geschichten auch erzählen oder sich selbst dann preisgeben in Hörspielen. Also das fasziniert mich auch immer sehr. Wie viel dann von den eigenen Dingen drinsteckt. Von den eigenen Personen sozusagen. Genau. Und also, das hören wir. Das kommt in den Sendungen. Alles klar. Also dann auf jeden Fall an diesem Punkt nochmal. Wer sich dafür interessiert, der sollte sich notieren. Morgen von 11 bis 13 Uhr und am Mittwoch dann von 12 bis 14 Uhr. Und genau. An alle spät angeschalteten, das Programm gibt es jetzt auch auf unserer Webseite Bauhaus. .fm oder auf der Webseite das Programm lesen. Oder, wer ganz cool ist, hat nämlich bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite, bei der Veranstaltung auf Teilnehmen geklickt. Und wenn er da nämlich in die Informationen geht, Facebook, voll langweilig. Ich möchte es trotzdem sagen, da ist das Programm erzähl auch bitte. Da, genau, da Facebook ist das auf Bauhaus FM Weimar. Okay. Ja, und da gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich 48-Stunden-Sendung Wintersemester 2015-16. Bauhaus FM sendet 48 Stunden lang nichts. Und da ist auch nochmal das Programm zum Nachlesen, wer es umständlich haben möchte. Und jetzt würde ich sagen, ein bisschen Musik. Nochmal oder? Musik oder wollen wir nochmal über die Musik sprechen, die wir gehört haben? Weil Alessandro hat hier die Schallplatte in der Hand, die Martin vorhin anspielte. Pony. Yes, I have Pony in my hands. And I have a question. What? That's not okay. We have a horse in the studio. The cover is a little weird. And these three orange kids, like on the cover, are the same three kind of chubby guys that are inside the record? Yeah, yes. Who's these people? He's a keyboarder. He's a pretty good. He's called Aerobic, I think. And aerobic, like the 80s exercise, yeah. Okay. And then there's I do not know what the third guy is called, but of course there's DJ Kozala. DJ Kotze. Kotze. DJ Kotze, kennst du? Yeah, of course. Yeah. I heard about him. He's around. He's still does stuff. Yeah. And the third one, who's so. Yeah, that's not cool. We have to say his name. Yeah, exactly. So you can. Well, this horn arrangement is interesting and all. Don Dongle, he did stuff at NHB Studios, but that's not the guy. Yeah, but there's a third guy. Maybe he's on the back. And together they formed this band called Pony, International Pony. International Pony. Yeah, that's why we're speaking English right now. And they love music because the title of the record is "We Love Music." Can you tell us about a little more about this band and why did you choose them? They were musicians in their own rights always, you know, like they're one of them as jazzy keyboarder with some crazy stage shows. And well, my story would be I saw them live play at Casablanca Jena in like 2000. When was this released? 2002. I was just fresh in Weimar basically. And then comes along this record, which has a radio theme on it and has people singing about we love music and sampling and merging funky music stuff. And you were hooked. And so I was pretty hooked. I'm not a DJ, but I got the vinyl. You're not a DJ? Nah. You're a producer. Whatever. Darüber können wir später nochmal reden. Über das, was wir sonst noch alles machen. Aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Sondern wir spielen jetzt Musik, nämlich nicht die Musik, über die wir gesprochen haben, sondern eine andere, glaube ich. Ich bin jetzt auch selber, wir lassen uns wieder überraschen, was jetzt wohl kommt. Was der Techniker aus dem Mischpult zaubert. Wenn er im Testgeräusch. Growing beyond. Ja, das war jetzt der Song, der zweite Song, den sich Astrid gewünscht hatte. Was war das? Von welcher Band war der jetzt nochmal genau? Und wie Over at the Stars. Und der Titel hieß wie? Hilfe aus der Soufflösen. Wild Weather. Ja, genau. Wild Weather Sleep. Alles klar, sehr schön. Genau, wir haben gerade jetzt eben schon drüber gesprochen. Wir sind jetzt gerade so dabei, von allem die Kurse nochmal so ein bisschen ja, zu hinterfragen, was ist denn da überhaupt passiert? Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch ja, der Letzte in der Runde, lieber Fabian. Du hast dieses Semester das, ja, das Modul Radiotheorie gegeben und gelehrt. Was kann man sich denn da drunter vorstellen? Was ist denn da passiert? Da senken sich hier die Köpfe an. Gehen man muss, ich bin jetzt gespannt. Ja, bevor du anfängst, muss ich, glaube ich, sagen, zur Praxis gehört immer Theorie dazu. Man muss, bevor man... Damit nimmst du jetzt das beste Argument, was ich hatte. Bevor man die Regeln bricht, sollte man sie kennen. Richtig. Haben wir hier ein Phrasenschwein, wo man Geld reinschmeißen kann? Das wäre auf jeden Fall teuer gewesen jetzt. Na, das Interessante an dem Kurs Radiotheorie war, dass wir so das Gefühl hatten, das müssen wir vielleicht doch auch mal anbieten, weil wir den Eindruck hatten, dass teilweise Studierende, die Master oder Bachelor vor allem bei uns jetzt am Lehrstuhl gemacht haben, aber immer noch nicht auch den eigenen Kanon, den es durchaus gibt, was Hörspiel betrifft oder auch Feature betrifft oder was ist es eigentlich gut. Also es ist so eine, vor allem sagen wir jetzt mal Hörspiel, einfach mal die wichtigsten Hörspiele hören. Das war ein Teil dieses Kurses. Ein anderer Teil dieses Kurses war, deswegen war er jetzt auch eher für die Erstsemester Bachelor gedacht, ist einfach mal Grundbegriffe klären. Was ist Feature, was ist Radio, was ist Hörspiel, wie ist die Geschichte von Radio, wer hat es erfunden? Ricola. Genau. Und wo kam es her, wann ist die erste Sendung gewesen? Also und solche Geschichten. Und ich war relativ erstaunt, als ich in der ersten Sitzung da saß und mir plötzlich 22 Leute gegenüber saßen. Das hatte ich nicht erwartet. Und wir haben ja bei uns... Darf ich Sie indiskret fragen, wie viele waren es am Ende? 12. Ich habe von den 22, die da waren, 9 rausreißen müssen. Ja. Leider. Und das war das Zweite, was mich erstaunt hat. Von den 13 Leuten, die in der ersten Stunde dann da blieben, waren am Ende immer noch 13 Leute da. Das hat mich gerührt. Oh. Nee, das hat mich gefreut natürlich. Und wir haben, glaube ich, viel Spaß miteinander gehabt. Wir hatten natürlich, also jetzt Radiogeschichte, wir haben Hörspiele gehört. Und die Idee war dann eben immer zu sagen, am Ende, die letzte Stunde jedes Kurses, hören wir zusammen ein Hörspiel eine Stunde lang und reden dann können dann drüber reden. Und da zeigte sich, aber da kann Corinna vielleicht aus eigener Erfahrung dann, weil sie Teilnehmerin des Kurses auch noch war, von der anderen Seite gleich was berichten. Da war natürlich schon auch auffällig, manche Kursteilnehmer, wie das die eine Stunde konzentriert Hörspiel hören, dass das auch schwierig sein kann, dass man das lernen muss. Und dass es aber durchaus auch Sinn macht, es zu lernen. Vor allem, wenn man in einem auditiven Studiengang ist, ist nun mal Hinhören und Kinds- und konzentriertes Hinhören sehr wichtig. Und das hat ja auch Astrid mit ihrem Kurs so ein bisschen gemacht. Und der Martin schaut mich frech an und will auch was sagen. Haben sich welche getraut zu gehen mittendrin? Nee, gegangen ist keiner. Cool. Eingeschlafen? Glaube ich nicht, oder? Aber wäre auch völlig in Ordnung. Erstaunlich, also es ging natürlich ziemlich schnell, kamen die Handys raus und so. Auch damit habe ich im Prinzip kein Problem. Aber wenn man dann natürlich merkt, dass die Konzentration dann sehr abschweift, dann war das natürlich dann doch wieder kontraproduktiv. Was mich fast eher ein bisschen nicht geärgert oder aber doch irgendwo oder nicht, nee, geärgert hat es mich nicht, aber ich fand es schade, dass wir natürlich über viele Stücke gesprochen haben und die Möglichkeit bestanden hätte, die außerhalb des Unterrichts auch noch zu hören und dass das eigentlich gar nicht oder fast nicht wahrgenommen wurde. Also ich glaube, ich weiß, worauf du da anspielst. Da gibt es, also für alle, die das nicht wissen, es ist auf jeden Fall eine super schöne Sache. Es gibt da das Expa, was ganz hübsch ist. Aber ja, weil du das jetzt gerade mit dem eine Studienressource ist halt schon was Cooles. So. Das ist richtig. Weil du das jetzt aber gerade mit dem nochmal sozusagen außerhalb des Kurses anhören gesagt hast, mir ist es tatsächlich so gegangen, also ich habe dieses eine Stunde konzentriert zuhören, das ist echt schwer, wenn man es nicht gewöhnt ist. Man muss sich das echt antrainieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich diese eine Stunde Zeit mir sozusagen währenddessen eigentlich gerade kaum nehmen konnte. Ja, das Erstaunliche dabei ist halt aber, dass wir natürlich hier Leute haben, die Filmemacher werden wollen und die ballern sich einen Film nach dem nächsten rein und können das zitieren. Genau. Leute, die Hörspiele machen wollen, die interessiert Hörspiele nicht. Die wollen Hörspiele machen, aber sie hören keine. Das war so meine Behauptung, bevor ich den Kurs gemacht habe. Die habe ich ein bisschen relativiert. Ja. Aber nur ein bisschen. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass gerade was Hörspiel machen betrifft, ist da zumindest jetzt hier vor Ort, mir ist bisher so hauptsächlich so aufgefallen ist, dass eben nicht wie jetzt die Filme machen, die eben ständig sich Filme reinziehen und dann da zitieren können, dass das bei Hörspielen nicht passiert. Das fand ich schade und das wollte ich so ein bisschen mit diesem Kurs dagegen steuern. Wobei man auch die Frage stellen könnte, muss man unbedingt Hörspiele hören, um Hörspiele zu machen? Ja, ich glaube, da gibt es einige, die man wirklich vorher gehört haben sollte. Ja. Das war genau meine Frage vorhin mit dem Radio. Welche Relevanzen, welche Zukunft, welche Gegenwart hat Radio gerade? Und ich glaube, das ist eine Antwort auf meine vorher gestellte Frage. Da ist was passiert irgendwie, dass es irgendwie was anders ist. Nein. Ich. Nein? Ja. Das ist Alessandro Bossetti. Vielleicht ist es manchmal ganz gut losgelöst von... Ja, aber dann ist halt natürlich die Gefahr, dass du das Rad immer wieder neu erfindest. Und, das stimmt. Ich höre so viel, oder wir kennen so viel Produktionen, wo mit einer großen Begeisterung, was ja toll ist, eine Produktion gefahren wird. Wenn man dann aber kritisch anmerkt und sagt, ja, leider gab es 1960, 1970, 1980 auch schon so eine Show und kennst du die? Nee. Also ich muss wirklich zu diesem Kurs sagen, mir hat das wirklich sehr viel gebracht. Es war Wahnsinn, wenn man überlegt, zu welcher Zeit die ersten Hörspiele entstanden sind, wie es gemacht worden ist, was da passiert ist. Das war halt echt unglaublich interessant und es ist gerade das, was du gerade gesagt hast. Es gibt einfach Themen, die schon, sage ich mal in Anführungszeichen, abgearbeitet worden sind. Und wenn man dann wiederkommt, dann ist das schön, wenn da jemand mit einer großen Leidenschaft dahinter steht. Aber es ist für den dann halt total ernüchternd. Aber ja, das liegt dann wahrscheinlich auch ein bisschen an ihm selber. Mit dem ernüchternd ist, glaube ich, auch das Problem. Ich kenne es nur aus so einer Musikmachperspektive, wo man dann auch denkt, ich höre jetzt erstmal keine Musik, weil ich mache gerade was. Das glaube ich, man sollte sich das eher so einteilen, dass man vielleicht keinen Hardcore-Radiotheorie-Kurs macht, wenn man gerade ein Hörspiel auch anfangen muss. Weil das könnte einem, glaube ich, ganz gut reinkreuzen. Ja. Nee, aber also ich habe es wirklich gemerkt. Für mich, mir hat es echt gut getan, dass wir uns im Kurs die Zeit immer genommen haben, da Hörspiele zu hören. Und weil du das jetzt auch gerade mit den Filmen, vielleicht ist das tatsächlich, beim Film wird das Sehen noch bedient. Vielleicht ist das der Grund, warum die Leute, die Filme machen, sich die Filme reinziehen können. Aber jemand, der Hörspiele macht, ich würde jetzt mal einhaken irgendwie bei den Leuten. Ich kenne auch solche Leute, die sich so viel Filme reinziehen. Es sind ja meistens gewisse Filme. Es ist ja nie Film, dass sie an Film generell interessiert sind, sondern vor allen Dingen an einem gewissen Film. Und wo das nacherzählen... Ich hatte jetzt ein schönes Erlebnis in der Filmanalyse, dass jemand eine Szene eines Filmes beschrieben hat, was eine riesenlange Beschreibung war. Und dann fährt die Kamera da hoch, da geht die Frau da lang, da geht die da rüber und dann macht die das und das. Und dann am Ende habe ich mal gefragt, ja, was ist denn jetzt die Handlung dieser Szene gewesen? Also welche Geschichte, welche Handlung ist denn da vorangesponnen worden? Und wir haben es nie rausgefunden. Es war einfach nur ganz spektakulär, wie diese Frau, das war Kill Bill, wie die Frau da irgendwie lang geht, die Kamera fliegt dreimal um ihn drum und über Wände und durch und sonst was. Und dann fragt man sich, was ist denn da passiert? Und die Frau ist eigentlich im Prinzip von einem Raum ins andere gegangen. Natürlich ist dann eine Handlungsebene dabei, aber die ist relativ banal dafür, dass es wahnsinnig spektakulär anzusehen ist. Und ich glaube, solche Filmleute erzählen sich dann, ja, hast du es gesehen, die Kamera 360 Grad, Schwenk und ohne Schnitt und doll. Aber ne, mein Gott, sie ist halt gerade mal, die ist gerade zu lang gegangen. Can I say something? Of course. In English. That's why you're here. No, I just want to kind of elaborate a little more about this thing of watching movies and and listening to radio plays, because it's different. It's definitely different as a form of entertainment. So I was, while you were talking, I was thinking about my attitude with listening, because I feel sometimes I grow in and out those phases of listening tons of radio plays and then not listening to them and watching tons of movies. Mm-hmm. And the listening thing, sometimes it feels really hard. It's like, why should I sit here and listen? And periodically it comes back, this thing that I kind of forget. And then I get back into it again, which is weird, because then, for example, I go running and I listen to music while running. I listen to jazz, as you can imagine. But I have periods where I start listening to radio plays while running. Or even I listen to philosophy lessons while I'm running, which is totally weird. But it's fantastic. And I really ask myself, how can you grow into this? The other thing I wanted to say is that sometimes I have the feeling that I found interesting in media where something is missing. Like, there is this tendency of providing us with some form of media that kind of envelopes us, and it's like a Gesamtkunstwerk, where you have everything, you get a massage, and so an image, and then sound, and then it tastes good, and whatever. But then I think that there is a lot of formats, like the movie where with no images, or opera with no actors, or theater with no room in the garden, or, you know, like, I'm kidding, but like forms where you take away one aspect and suddenly there is this like empty thing where you can. So I don't want to be too theoretical, but it is a little more difficult, but when it starts getting into you, it's sort of contagious or addictive, or yes, no. I do think it's with radio plays for me, it is this hurdle of starting to listen to them. And then if I know it's kind of something that comes recommended, I'm usually, or I have to do because I'm student made it. And then once I start listening, I'm actually really surprised and enveloped really fast. It's just this first thing of, oh, I'm going to take some time aside and do this and only this, as with most creative or semi-creative things. Yeah, I listened 5 radio plays in a row, I think. Not just festivals. I mean, festivals of radio, you go and listen to stuff one after the other. But even by myself, I remember doing this. Sounds weird to say, but it's possible. Nice. Es hat irgendwie was auch Therapeutisches, habe ich das Gefühl, irgendwie mit dem, man muss sich halt zwingen und es passiert was mit einem, wenn man es anguckt. Also das passiert bei Filmen genauso, aber vor allen Dingen eben auch gerade, wenn man nur hört. Und ich finde gerade, ich habe den Satz nämlich aufgeschrieben, you said media is when something is missing. That's wonderful. Did you invented the sentence in this moment? Well, yeah, but probably I just copied from many things I read. No, but it's wonderful, I think. Aber ich habe vielleicht nochmal eine generelle Frage an alle irgendwie. Du hattest gerade ein bisschen erzählt, auch von dem Feedback bei der Besprechung von den Hörspielen. Wie geht's euch da? Ist jetzt vielleicht wieder eine sehr kritische Frage. Wie geht's euch mit dem Feedback der Studenten? Weil für mich ist das nochmal ein spezielles Thema. So, habt da so meine Ansichten. Wie geht's euch mit der Interaktivität der Studenten, mit dem Überarbeiten, Sprechen? Seid ihr da zufrieden? Und hat sich da was geändert? Falls sich was geändert hat sich da was geändert in eurer Beobachtung? In wie äußert man sich zu Arbeiten? Wie haben Leute Positionen zu Sachen? Haben sie einen Geschmack? Jetzt wird es langsam zu umfangreich. Ach Gott, meine Frage. Ja, wie seid ihr mit dem Feedback der Studenten zufrieden auf das, was ihr unterrichtet? Oder nee, sag mal, auf die Inhalte. Jetzt nie auf eure Art und Weise, wie ihr das macht, sondern auf die Inhalte. Also, wenn es kommt, ist immer toll. Also das ist, glaube ich, der größte Punkt, ist erstmal zu dem Zeitpunkt zu kommen, wo, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wo man wirklich Kommunikation übt irgendwie und sagt, hey, ich habe jetzt nicht eine Riesenausrede, sondern das ist so, weil, ist eben anders als zu sagen, ja, nee, ich habe so viel zu tun. Mhm. Und das ist super schwierig für uns allgemein, glaube ich, letztendlich da fair zu sein für alle, weil es gibt einfach so viele unterschiedliche Ebenen, wie man sich in was investiert. Mhm. Und ich meine, was man für so einen Bezug hat dazu. Ich meine einfach so ganz normale Gruppengespräche halt. Irgendwie, wenn man irgendwie eine Arbeit von jemandem vorliegen hat und man muss drüber sprechen. Ja, aber das habe ich gut geübt in meiner Eigenschaft als Audiomischer für Bands und so. dass man selbst den schweigsamsten Schlagzeuger noch zum Gespräch bewegen kann. Nein, aber ich kann einfach, es gibt den Punkt, wo ich auch, als ich als Lehrender sage, gut, es gibt künstlerische Haltungen, die will ich nicht zerstören mit meinem Geschmack. Aber es gibt technische Sachen, die mich einfach als jemand, der auch eine technische Seite hat, nerven und die ich knallhart formulieren kann. Und das, selbst das wird halt manchmal dann auch falsch aufgenommen, deswegen dämpfe ich es ab. Okay. Und was bewirkt Feedback bei dir? Also nimmst du dich dem dann auch an und setzt es dann um? Ich habe lange kein echtes mehr gekriegt. Oh. Es gibt ja diese Evaluationsbögen. Gibt's ja. Aber das ist dann jetzt die Frage, ist das gut oder ist das schlecht, kein Feedback zu bekommen? Es kommt drauf an, was sonst noch so passiert. Also erstmal als Tonmensch muss ich sagen, Feedback ist nicht gut. Als Synthesizer-Freund muss ich sagen, Feedback ist faszinierend und gut. Ja, Fabian, wie geht's dir mit Feedback? Ich finde, weiß ich nicht, kann ich nicht viel sagen. Ich habe diese Bögen habe ich ausgeteilt. Die kommen erstaunlich positiv zurück, das freut mich. Inwiefern die ehrlich sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, sie sind ehrlich, weil sonst wäre der Sinn davon sinnlos. Ich fände es aber auch, der Wunsch wäre natürlich, wenn irgendwas gravierend schief läuft in so einem Kurs, dass man das vorher schon gemerkt hat, oder darüber gesprochen wurde von Seiten der Studierenden, dass man das jetzt nicht in so einem Evaluationsbogen ausfüllen muss. Manche Ausreißer, die da auch so dabei sind, dann fragt man sich auch, hat niemals jemand was gesagt? Also eigentlich ist die Bewertung, wie auch wenn man Kunst studiert, so zwischen 1 und 2 angesiedelt, auch bei den Evaluationsbögen. Plus einen Ausreißer meistens in einem Kurs, der dann aber auf sowas wie Zeitaufwand ist zu groß oder sowas abzielt. Weil das ist so, wie das Feedback ankommt, systemisch. Also meine Frage ist jetzt eigentlich mehr oder weniger gewesen, vielleicht kann Astrid auch nochmal drauf reagieren, eher so wie springt, also ich gehe davon aus, dass ihr Leidenschaft für was habt und was ihr auch versucht vermitteln, und wie weit springt dieser Funke in die Gruppe über, sodass die Leute mit Leidenschaft das mitmachen und merken, das ist mein Ding, was ich hier tue, oder kommt das mehr rüber als, da müssen wir so Zeug für die Uni machen. Das meinte ich mehr, inwieweit da so eine Dynamik entsteht. Ah, das muss aber die Gruppe. Ja, da musst du die Kollegen fragen. Das kann nee, aber ihr kriegt genau. Ja was zurück. Ihr habt entweder eine sehr zähe Truppe vor euch oder eine Gruppe, die vor Dynamik nur so platzt. Das ist auch tagesabhängig, glaube ich. Also auch gruppendynamisch. Gruppendynamisch, also grundsätzlich, Kurs, genau. Einführung oder also ihr könnt das jetzt nicht pauschalisieren. Ich glaube schon, dass der Funke überspringt bei uns allen. Glaube ich jetzt mal. Klar. Und es ist tagesabhängig. Genauso wie ich manchmal Tage habe, an denen ich eher müde bin oder vielleicht auch manchmal schlecht gelaunt, ist es bei den Studis genauso. Mhm. Und dann springt der Funke vielleicht nicht so über, aber ich glaube, wenn, dann hoffe ich, wenn es nicht klappt, dass konstruktives Feedback kommt. Und das Gefühl habe ich schon, dass sich unsere Studis trauen. Kontinuität halt, ne? Wenn du jemanden mal zweimal hintereinander siehst, dann kennst du auch diese Leute besser, hast einen anderen Bezug. Es lohnt sich, über was zu sprechen, was halt ein bisschen länger dauert, weil klar ist, dass nicht nach dem Februar alle weg sind. Das ist voll bei der Planung ein komischer Faktor, weil man will aus diesem Semesterzyklus irgendwie auch ausbrechen, glaube ich. Das wäre schön. Aber fragt mal dann in den Kursen nach. Ja, ich habe das in meiner eigenen Wahrnehmung. Und Fabian und Martin, ihr wisst um mein Engagement manchmal im Kurs, halt irgendwas, mich manchmal rasend macht, weil ich mal sage, wir machen hier tolle Sachen, ey. Lass uns doch hier. Also ich habe ganz konkret das Problem, dass manche Leute kommen und sagen, ich mache Mucke, Alter, kann mich reinsetzen. Ja. Und sie es dann aber nicht machen. Ja, doch. Ja, machen sie eh. Genau, die müssen ja nicht das machen, was sie sowieso die ganze Zeit machen. Müssen sie nicht in der Uni machen, genau. Sondern, dass sie sich mal an anderen Sachen ausprobieren und das als Inspiration. Ist ein Feature, die bringen das mit, dass sie das auch machen. Aber es ist nicht das, womit man dann sagen kann, dass ich meine Zeit ein halbes Jahr lang verbringe. Ja. Ah, okay. Aber dass die Angebote, die ihr gemacht habt, waren ja an welches Semester gerichtet? Schon unterschiedlich, von Master bis Bachelor. Eigentlich sind ja die meisten Kurse immer für alle. Ja. Die meisten Kurse sind ja eigentlich immer für alle, außer jetzt, also ganz speziell jetzt der Radiotheoriekurs, der jetzt sich vornehmlich, sagen wir mal, oder möchte ich mal sagen, an die Bachelor-Erstsemester gerichtet hat. Nichtsdestotrotz für alle anderen aber auch offenbar und auch, glaube ich, jetzt vom Niveau her nicht einen Unterschied bedeutet hat, ob jetzt ein Master drin sitzt oder nicht, weil ein Master drin, ein Masterstudierender drin sitzt, der nichts von Hörspiel weiß, dann hat er genauso was mitgekriegt. So. Aber ich denke, so die anderen Kurse sind da geht es dann auch oft um die Mischung an den Leuten. Also ist natürlich viel, die Audiobaukästen und so, das ist natürlich viel Grundlage erstmal. Auch Masterstudenten. Aber eben, die Grundlagen braucht ja jeder irgendwann. Gesehen worden. So hat Corinna ja vorhin gesagt schon, man muss das Handwerk beherrschen, um experimentieren zu können damit. Gutes Stichwort, genau. Audiobaukasten haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Währenddessen der Martin sich ja mit Technik beschäftigt und nämlich das Kabel zerreißt vom Kopfhörer. Audiobaukasten war auch wieder Teil des Semesters. Vielleicht kannst du unter drei Gab es sogar zwei. Oder zwei. Also, vielleicht könnt ihr noch kurz was dazu sagen, bevor wir noch mal in die Musik schweifen. Na, einen habe ich eh schon kurz erklärt. Genau, das war Zieht euch warm an, der Field Recording Kurs. Das war auch ein Audiobaukasten. Okay. Die Idee war, Aufnahme und Studio auch zu teilen, dann so ein bisschen, ne? Okay. Und das eine wirklich auf rausgehen, Mikrofone benutzen. Oh, nicht anfassen. Mikrofone benutzen, lernen, ohne dass sie furzen. Genau, und da wird es auch was im Programm geben? Hast du das im Kopf? Was in der 48 Stunden? Im Audiobaukasten. Genau, das ist morgen. Ja. Da um, ich glaube, 16 Uhr. Von 16 bis 18 Uhr zusammen. Korrekt. Mit dem Einführungsmodul. Genau, was erwartet von uns Elena da? Zieser gemacht wurde. Und da erwarten uns die Produktionen, die wirklich die Leute als Fingerübungen so gemacht haben. Und da ist tatsächlich, sind da Sachen rausgekommen, die sind sendewürdig. Die kann man was spielen. Für und das ist toll. Das war freigestellt in meinem Fall, ich weiß nicht, bei Elena vielleicht auch. Ja, bei Elena war es auch freigestellt. Und bei mir ist ein 10-minütiges Hörspiel bei rumgekommen, was sich ein paar richtig reingebissen haben. Und das dann auch umfangreich mit ganz viel Field Recordings und 5 Schauspielern umgesetzt haben. Und dann gibt es kleine featureartige Kurzbeiträge. Aber das Thema wollen wir da noch nicht verraten. Nein. Auf jeden Fall nicht. Und ich weiß nicht, was wisst ihr, was bei Elena, du warst drin, ne? Genau, also bei dem Einführungsmodul, das war sozusagen die Erstsemesteraufgabe für die Studenten, erstes Semester Bachelor, die sozusagen etwas produzieren sollten. Was war ihnen dabei völlig freigestellt? Was da passiert ist, was da produziert worden ist, das würde ich jetzt an der Stelle auch nicht verraten wollen. Wen das interessiert, dann einfach morgen von 16 bis 18 Uhr die Produktion des Audiobaukastens und des Einführungsmoduls. Übrigens, jetzt um 9 kommt auch eine Produktion des Audiobaukastens. Letztendlich ist das auch im Rahmen des Kurses entwickelt worden. Das werden wir euch aber noch verraten. Und nun spielen wir nochmal Musik, um hier ein bisschen Luft ins Studio zu lassen und in unsere Köpfe. Ja, wir sind gespannt wieder, was Sebastian jetzt spielt. Yeah. What a dream it now seems to have you here, living in the flesh. Das war Living in the Flesh von Junior, gespielt auf Bauers FM 100,66. Und wer sich hier vordrängelt, war Fabian Kühlein am Mikrofon, der Gast der Sendung. Bauhaus Magazin haben wir das, glaube ich, jetzt genannt, die Sendung, wo ihr gerade, liebe Hörer, seid, bei der ersten Sendung der 48-Stunden-Sendung diesen Jahres auf Bauhaus.fm. Geile Mucke, kann ich das kaufen irgendwo? Ja? Fett. Vielleicht genau, wir sind gerade schon ein dabei gewesen, einen kleinen Rückblick über das letzte Semester zu liefern, was alles am Lehrstuhl Experimentelles Radio so gelaufen ist. Und wir haben eben hier zu Gast Astrid Drexler, Martin, oh Gott, kriege ich den Namen nicht zusammen, Martin ja. Hirsch, Alessandro Bossetti und Fabian Kühlein und Corinna mit meine Moderationskollegin. Ja, hallo. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid bei dieser, bei diesen ersten zwei Stunden, die sich auch schon wieder langsam dem Ende nähern. Aber genau, zum Glück ist es ja nicht wie üblich jetzt gleich schon nach zwei Stunden wieder dann vorbei, sondern es geht 48 Stunden bis Mittwoch, 19 Uhr, haben wir ein tolles Programm für euch zusammengestellt. Viele schöne Sachen dabei, auch viele Produktionen, die sozusagen in diesen ganzen Modulen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, entstanden sind. Programm könnt ihr euch auf Bauhaus FM anschauen. Dort findet ihr eine Weiterleitung zu unserer neuen Internetseite und dort könnt ihr dann das Programm sozusagen in voller Pracht bestaunen. Die ist neu. Die ist neu. Neuer Internetauftritt pünktlich zur 48-Stunden-Sendung. Habe ich auch gesehen. Da möchte ich an dieser Stelle nochmal, lieber Konrad, an dich ein ganz großes herzliches Danke sagen. Denn du hast das so schön in deiner Freizeit nebenher mal noch gemacht. Und es sieht echt klasse aus. Wo ich bisher keine Punkte dafür kriege. Es ist gut. Da reden wir später. Kommt sehr gut an. Um das vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, die Webseite, das tolle Neue daran ist eben, dass man Sendungen nachhören kann. Und ich werde versuchen, jetzt bei den 48 Stunden auch selbst da immer versuchen, dass man einen Tag später noch zum Beispiel diese Sendung nachhören kann. Also ich kann das nie garantieren, das ist immer alles eine Zeitfrage und bisher kann das auch nur ich. Aber ich werde euch alle Bauhaus FM Inni-Leute da noch schulen, wie man das machen kann. Weil das wäre doch schön, wenn wir ein Medium hätten, wo man eben auch Mittwoch, Donnerstag, Freitag Bauhaus FM hören kann und die bloß am Montagabend dann im Semester. Und vielleicht haben wir ja auch das Glück, dass ab dem neuen Semester uns dann noch ganz viele radiowütige, radioproduzierende, wütige Menschen unterstützen, die du dann auch gleich noch in diese Materie einführen kannst. Genau. Wer Lust hat, uns zu unterstützen, wer Bock hat, Radio zu machen, ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Der kann uns ab dem neuen Semester immer Mittwoch 14 Uhr in der Marienstraße 5 im Dachgeschoss finden. Dort sitzen wir dann in einer lustigen Runde zusammen, sprechen über die Themen für die neue Sendung, besprechen noch andere schöne organisatorische Dinge und haben uns lieb und es ist alles toll und wir sind glücklich. Und ihr könnt euch auch über die Website inzwischen melden. Wir haben da auch eine E-Mail-Adresse, die wir auch abrufen. Wow. Und ein Kontaktformular. Also könnt ihr euch auf allen Wegen bei uns melden. Das wäre super. Habt ihr Twitter? Noch nicht, aber überlege ich wirklich. Nützt das jemand? Tommy hat auf jeden Fall seine Sendung getweetet und dann auf Facebook gepostet. Ah ja. So. Mein Gott. Ja, diese Medien, ne? Das ist, Facebook habe ich schon mal gehört davon. Das machen viele, ne? Ich sage nur, wie heißt die Sendung? Ich möchte mal sagen. Ich habe nur den Namen nicht da. Ich will nichts falsch sagen. Kurzer Programmhinweis. Kurzer Programmhinweis. Also ab 23 Uhr läuft? Also ab 23 Uhr, nicht jetzt, sondern in 2 Stunden. Ich möchte mit dem Pömpel ins Gemenge schlagen, dass es spritzt. Von Tommy Neuwirth. Wird gut, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, das, deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Hier geht es auch gleich mit einem schönen Programmpunkt weiter, der sich der Lyric is Happening nennt. Und wie gesagt, jetzt gerade eben sehr schön von Martin hier gesagt. Ab 23 Uhr mit Tommy Neuwirth. Ich möchte mit dem Pömpel ins Gemenge schlagen, dass es spritzt. Ja, jetzt haben wir hier noch die letzten 3 Minuten. Was habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, was wichtig ist? Was? Auf Wiedersehen. Oh, außer auf Wiedersehen. Was, das ist doch nicht wichtig. Nicht auf Wiedersehen, sondern bitte auf Wiederhören. 46 Stunden nichts, oder? Ja, aber jetzt nichts. Apropos Wiederhören, wir werden uns in dieser Runde noch wiederhören, nämlich jetzt in 47 Stunden, in 46 Stunden, nämlich das Sendeende von 48 Stunden werden wir wieder in diesem Team begehen und dann mal sehen, wie es uns dann widerfahren ist. Ohne ich. Ohne du? Ja. Oh, wie schade. Oh. Ja, wir können ja per Telefon. Je serai déjà parti, là. Ah, je suis Chablis. Enculein. Ja. Ja, dann, wenn es von euch nichts mehr zu sagen gibt, wir werden sehen, wie müde oder wie wach wir dann sind. Ich bin gespannt. Ja, liebe Zuhörer, bleibt dran. International Pony. 2 Tage Super Musik. You. Und Geiler nun, also wir verabschieden Sie uns nochmal. Konrad Thamer im Mikrofon. Richtig. Ich war Konrad Bär, unsere Gäste waren unsere Dozenten und an der Technik war der Sebastian. Astrid? Danke, Sebastian. Danke, Richtig. Sebastian. Danke, Sebastian. Und der wird jetzt Musik spielen. Der telefoniert Tschüss, gerade. Bleibt dran, bleibt uns gewogen und bis in 46 Stunden.